Yeah. alberne Gardaus-Gesicht. Die ist sonst nur verhohlen. neue freiheitliche Aspekte, mit denen wir die Güte der Erde erkenne dich selbst, wie die Alten hergebracht. Das alles nicht nur zur Schule in Deutschland. Yeah.